Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 3, 233 an Schiller. Die Schachtel der Zwiebacke kommt hier mit vielem Danke zurück. Ich habe statt dieser Speise ein paar Stück des philosophischen Journals hineingelegt, die ich doppelt habe und die ich Niethammern wieder zu geben bitte. Den hirtischen Aufsatz finde ich nicht, er wird wohl nachkommen. An das letzte Stück der Horen dieses Jahres, wie an die ersten des folgenden, habe ich auch schon gedacht. Es ist mir aber leider noch kein Rat erschienen. Was ich von alten Sachen habe, hat keine rechte Gestalt und ist eigentlich verlegene Ware. Das Tagebuch meiner Reise von Weimar bis Rom, meine Briefe von dorther und was sonst allenfalls davon unter meinen Papieren liegt, könnte nur durch mich redigiert werden, und dann hat alles, was ich in dieser Epoche aufgeschrieben, mehr den Charakter eines Menschen, der einem Druck entgeht, als der in Freiheit lebt, eines Strebenden, der erst nach und nach gewahr wird, dass er den Gegenständen, die er sich zuzueignen denkt, nicht gewachsen ist, und der am Ende seiner Laufbahn erst fühlt, dass er erst jetzt fähig wäre, von vorn anzufangen. Zu einer absichtlichen Komposition umgearbeitet, würden solche Aktenstücke wohl einigen Wert erlangen, aber so in ihrer lieben Natur sind sie gar zu naiv. Mit dem weimarischen Publikum bin ich im Ganzen wegen des Almanachs ziemlich zufrieden, doch ist der Gang immer eben derselbe. Die Xenien verkaufen die Tabulas Votivas und was sonst Gutes und Ernsthaftes in dem Büchlein stehen mag. Dass man nicht überall mit uns zufrieden sein sollte, war ja die Absicht, und dass man in Gotha ungehalten ist, ist recht gut. Man hat dort mit der größten Gemütsruhe zugesehen, wenn man mir und meinen Freunden höchst unartig begegnete. Und da das literarische Faustrecht noch nicht abgeschafft ist, so bedienen wir uns der reinen Befugnis, uns selbst Recht zu verschaffen und den nekrologischen Schnabel zu verrufen, der unserem armen Moritz gleich nach dem Tode die Augen aushackte. Ich erwarte nur, dass mir jemand was merken lässt, da ich mich denn so lustig und artig als möglich expektorieren werde. Ich wünsche sehr zu hören, dass der Wallenstein sie ergriffe. Es würde Ihnen und dem deutschen Theater recht wohl bekommen. Ich habe diese Tage angefangen, die Eingeweide der Tiere näher zu betrachten, und wenn ich hübsch fleißig fortfahre, so hoffe ich, diesen Winter diesen Teil der organischen Natur recht gut durchzuarbeiten. Leben Sie recht wohl. Ich wünsche gar sehr, Sie bald wieder zu sehen. Weimar, den 26. Oktober 1796. G.